willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 46, 2014. Die Wahrheit ist oft unangenehm. Genau. Und wie immer mal zieht sich das hier so auf durch diese ganze Sendung. Ja, irgendwie passt es wieder mal auf viele Sachen. Ja, aber besonders auf den ersten, auf die erste Newsmeldung, die mich diese Woche beschäftigt hat, nämlich 91% der Amerikaner gestehen, wir haben die Kontrolle über unsere Daten verloren. Und das heißt ja für mich, dass die Leute zwar erkennen, dass es mit der Privatsphäre momentan Schwierigkeiten gibt, dass da nicht alles optimal ist, dass die im Argen liegt. Umso erstaunlicher ist es, dass diese Erkenntnis so wenig Gegenwehr produziert. Ja, so akzeptiert man das offenbar auch. Ja, und so leid mir das tut, das zu sagen, das ist fast wie ein Freibrief für die Regierung, insbesondere jetzt für die amerikanische Regierung natürlich, hier mit ihrer Strategie weiterzumachen, Daten zu sammeln, ja, und diese dann eben zu verwerten. Und das zählt aber auch nicht nur für die Regierung, sondern auch für Unternehmen wie Facebook und Google und so weiter, dass hier offenbar die Akzeptanz in der Bevölkerung zu groß ist. Ja? Also 91% der Erwachsenen in dieser Umfrage gestehen oder sogar sind, wie könnte man das übersetzen, sind damit einverstanden, beziehungsweise sogar sehr damit einverstanden, ja, mit der Aussage, dass die Konsumenten eben die Kontrolle verloren hat über die persönlichen Informationen, die gesammelt werden bei den Firmen. Ja. Und 88% der Erwachsenen gestehen sich ein, dass es sehr, sehr schwierig sein wird, ja, diese auch falsche Informationen von ihnen online zu löschen. Ja. Das ist allerdings ein definitiver Fakt. Ja, das wird auch die EU noch merken, dass das auch mit diesem lächerlichen Idee von wegen Informationen aus dem Internet zu löschen, ja, das Recht auf Vergessen, das ist sinnlos, ja. Man kann zwar das Recht haben zu vergessen, aber es wird nicht funktionieren, ja, weil man kann nicht auf Befehl vergessen, ja, und so ist das nun mal. Und das Internet ist eben nur ein Spiegel der Gesellschaft. Viele Leute wollen das nicht verstehen, können es nicht verstehen, ja. Dennoch 80%, ja, von denen, die Social Networks eben nutzen, ja, sind besorgt, dass Drittanbieter wie Werbende oder andere Geschäftsaktivitäten eben diese Daten erhalten, ja, und dass die eben geteilt werden damit. Ja. Und 70% der Social Network Nutzer sagen, dass sie auch besorgt sind über den Zugriff von der Regierung auf diese Informationen. Nur getan wird da eben nichts dagegen. Es gibt noch weitere kleine Feinheiten und Abstufungen, die man hier dann sehr, sehr schön sehen kann, aber dennoch muss natürlich die Frage gestellt werden, woher kommt diese Akzeptanz? Ja, ist es tatsächlich dieses Denken von wegen, naja, wenn ich nichts Schlimmes tue, dann ist es ja auch nicht so schlimm. Ja, es ist zwar ärgerlich, aber es ist ja nicht so schlimm. Ja, natürlich vergessen dabei die Leute natürlich, dass es eben, was heute nicht so schlimm ist, morgen vielleicht sehr schlimm sein kann. Da gibt's jede Menge Beispiele, sogar in der Politik, wie immer wieder etwas auf einem zurückfällt. Ja. Und es auch natürlich so ist, solange man nicht in einem Interesse steht von bestimmten Personen, ist das auch nicht weiter relevant. Sobald man aber in so einen Fokus rückt, dann können natürlich auch andere Informationen, die vorher sehr, also komplett unproblematisch waren, ja, dann doch ganz schön schnell ins Gegenteil umschlagen. Ja, und deswegen, es ist eigentlich, na, wenn man etwas veröffentlicht, ist es eigentlich noch nicht abzusehen, wohin diese Veröffentlichung eigentlich letztendlich führen wird. Ja, und das ist ein Punkt, wo man doch vielleicht stärker in das Bewusstsein rücken möchte. Ich bin wirklich nicht derjenige, der jetzt hier den Leuten sagt, sie sollen nichts mehr teilen. Im Gegenteil, ich bin ja auch so jemand, der eigentlich fast alles teilt, aber mich trotzdem vor jedem Post fragt, ist das möglicherweise nachteilig in der oder der Hinsicht? Ja, ich überprüfe oft meine Fotos, ob dort irgendetwas abgebildet ist, was zum Beispiel, ja, Rückschlüsse auf das eine oder das andere ziehen könnte. Also ich mache mir da schon ziemlich viel Gedanken, von einem sorgenfreien Sharing kann man da auf keinen Fall mehr sprechen. Aber das ist eben das, was die meisten Leute tun. Das heißt ja nicht, dass man jetzt hier in sich gekehrt alle sozialen Kontakte abbrechen soll, nur damit niemand mehr was über seinen anderen erfährt. Ja, um Himmels Willen. Im Gegenteil, Informationen auch untereinander, finde ich, ist das Wichtigste in der Informationsgesellschaft logischerweise. Und von daher ist es auch gut. Nur man muss sich bewusst sein, dass man hier auch Kontrolle dann abgibt. Das heißt, wenn man da Zweifel hat bei dem einen oder anderen, nicht online stellen. Auch nicht, wenn man denkt, man stellt es privat online oder nur einer bestimmten Benutzergruppe. Das hat noch nie funktioniert, das wird noch nicht funktionieren. Genauso wenig, wie es noch nie funktioniert hat, zum Bekannten zu sagen, ja, aber behalt es bitte für dich, ja, niemand sonst sagen, bla bla bla. Und dann kann man garantiert sein, dass der ein oder andere das Geheimnis dann doch erfährt. Ja, vielleicht nur intern, aber so ist das nun mal. Ja. Also das heißt vielleicht nur wenige Personen, weil die wirklich vertrauenswürdig sind, aber fast jeder tut dann zumindest seiner Vertrauensperson dies oder das erzählen. Ja, definitiv. Und da muss man dann eben realistisch sein, dass das eben auch in unserem Zeitalter nicht anders ist, dass dann eben hier Geheimnisse weitergegeben werden, obwohl man explizit eben hier zum Beispiel gesagt hat, nein, nur mit demjenigen teile ich das. Das hat überhaupt nichts zu bedeuten, dass nicht das auch noch jemand anderes sieht. Ja. Anders eben, wenn Daten zum Beispiel, die man in die Cloud ablegt, dann sogar gestohlen werden, veröffentlicht werden, Daten mit anderen geteilt werden, auch von den Firmen, wo man diese Sachen hochlädt. Ja. Da muss man sich nur mal die Geschäftsbedingungen durchlesen, dann wird einem schnell klar, dass genau das passiert. Ja. Mehr oder minder stark. Bestenfalls sind die anonymisiert, was eben bedeutet, dass man ja da noch diese Kröte schlucken könnte. Ja, aber Vorsicht, eben diese Anonymisierung ist eben auch ein zwieschneidiges Schwert, denn man kann auch hier Rückschlüsse einfach durch Social Engineering schließen. Ja, und deswegen sind diese Informationen ja auch relevant. Deswegen können diese Informationen auch verkauft werden. Und selbst wenn diese Information in diesem Unternehmen, denen man die Daten gegeben hat, verbleibt, werden diese Informationen genutzt. Das ist ein Argument, was zum Beispiel bei Apple immer gebracht wird. Ja, bei Google ist ja der Kunde das Produkt, bei uns nicht. Bei uns muss der Kunde ja zahlen, deswegen ist der Kunde auch bei uns kein Produkt. Ja, aber die Daten werden eben trotzdem verwendet für das eigene Ad-Netzwerk. Übrigens werden dann auch Daten an andere Anbieter, an Drittanbieter weitergegeben, ja, indirekt. Aber dann muss man eben der einen Firma vertrauen und ja, das ist eben auch nicht viel besser, muss man ganz ehrlich sagen. Die Daten werden gesammelt, die Daten werden ausgewertet und dann können eben Rückschlüsse gezogen werden. Und das ist nun mal eine Sache. Ja. Das ist ein Fakt. Da kann jemand noch so viel schönreden. Aber wie gesagt, das Eigentliche, was mich hier gewundert hat bei dieser Umfrage, ist eben, dass den Leuten das sehr wohl bewusst ist, aber dass die Leute nichts dagegen machen. Sehr bedenklich, ja. Und da ist schon fast so ein bisschen Müdigkeit bei den Amerikanern im Datenschutz vorhanden. Ob das bei uns genauso stark ist, dieses Bewusstsein, weiß ich nicht, aber ich denke, dass eben auch viele Firmen Oder viele Menschen verstehen auch bei uns, dass die Firmen eben Daten auch abziehen hier. Gut. Ja, in Speyer war am Samstag der Spieletag, wo man ja tatsächlich Brettspiele und allem und Kartenspiele und so weiter mal ausprobieren konnte. Ja, ich war mit einer hübschen Bekleidung dort. Und da ging's, da haben wir uns dann verschiedene Spiele ausgeliehen, aktuelle, ältere, zum Beispiel nominiert für das Spiel des Jahres 2014, Geister, Geister, Schatzsuchmeister, hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, auch ältere Sachen haben wir unter unsere Fittiche genommen und dann aber auch gemerkt, dass die Zeit extrem schnell vergeht. Also es hat schon viel Spaß gemacht, sehr viele Kurzweile und also das ist fast schon so ein Zeitfresser wie am Computer zu sitzen. Ja, da spielt man, guckt auf die Uhr und oh, was? Schon so viel Zeit vergangen, unglaublich. Aber ja, das wird heißen, wahrscheinlich werde ich mir da mal wieder ein Brettspiel, ein klassisches Brettspiel, genau, ganz ohne Elektronik so weiter zulegen, damit man hier mal wieder eine Runde Brettspiel machen kann. Ist doch so schön, was so für Silvester, ja, doch. Es wird bestimmt dann eine schöne Sache, wenn man das dann zusammen spielt. Ja, genau. Ja. Also dieser Spieltag ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert für Leute, die mal ein Brettspiel testen wollen. Es gab sehr, sehr viele Brettspiele dort zur Auswahl und auch, sagen wir mal, wo man dann auch die Möglichkeit hat, auch mit Fremden teilweise mal ein Spiel auszuprobieren. Also wer dort alleine hingeht, hat da sicherlich kein Problem. Das hat man immer wieder gesehen. Da warten also quasi schon Leute drauf, wo man nur was zu sagen braucht und dann zack, geht's rund, ja. Und es wird gespielt, das ein oder andere Game. Und das macht ja auch schon Spaß. Wir wurden zum Beispiel gleich überfallen, ja. Von einer Betreuerin übrigens auch sehr viel Lob an die Leute, die dort mitgeholfen haben bei diesem Spieletag. Die waren doch sehr firm in diesen Sachen, haben auch geholfen, wenn man mal nicht weiter wusste. Ja, manche Spielregeln sind ja schon ein bisschen heftig, ausführlich und da wurde dann eben auch geholfen, so grundlegend erklärt mal. Das fand ich schon sehr, sehr schön. Ja, und da wurden wir halt überfallen. Da hat gleich jemand, wir waren wirklich noch nicht lang drin, hat gleich jemand, der alleine war, dort gesucht, jemand, wo spielen kann, ja, also mitspielen will. Und da hatten wir uns das Spiel voll scharf hier dann geben lassen. Ja, und das war wirklich auch interessant und hat dann auch Spaß gemacht. Ja, doch, schön. Also man kann wirklich da nichts dagegen sagen. Ja. Also ich fand das sehr, sehr gut. Und ich werde bestimmt nächstes Jahr wieder dort sein. Auch wenn der Weg dann doch ein bisschen weiter ist, aber ja, das kann man durchaus mal machen. Ja. Also übrigens, man darf jetzt nicht zu groß was erwarten. Das ist kein internationales Spiele-Event. Ja, Vorsicht. Ja, das ist mehr im so mittleren Stil, aber ich denke, für eine Brettspielveranstaltung ist das schon ziemlich umfangreich gewesen. Also wir konnten an Abwechslung von den Brettspielen überhaupt nicht beklagen. Wir könnten jetzt eine ganze Woche jeden Abend auf so einen Spieletag gehen, bevor wir mal alle Spiele, die wir gerne ausprobiert hätten, auch hier tatsächlich gespielt hätten. So schnell vergeht da die Zeit. Sehr schön. Super. Freue ich mich schon auf nächstes Jahr. Ja, auch Google ist nicht unfehlbar. Ja, eines, was dem Menschen an Google so nicht geheuer ist, ist diese unglaubliche Effektivität, diese unglaubliche Genauigkeit und fast schon Unfehlbarkeit. Ja, und das macht generell dem Menschen Angst. Man darf nicht zu gut sein, ja, sonst wird man als, naja, dann wird man eben skeptisch betrachtet. Das ist bei Menschen so und das ist auch bei solchen Dingen so, bei Diensten so. Wenn das zu gut ist, dann ist es unheimlich, ja, zu effektiv. Ja. Diese Effektivität haftet ja auch Google an. Und das ist aber diesmal überhaupt nicht der Fall gewesen, denn Google hat hier zumindest mal kurzzeitig ein ziemliches Chaos verursacht auf seinen Ad-Servern. Die sind nämlich ausgefallen und haben dafür gesorgt, dass Millionen von Werbeanzeigen, die normalerweise in Webseiten eingeblendet werden, nicht mehr erschienen. Ja, komplett ausgelöscht aus dem Netz, und das war schon ein ziemlich heftiger Vorfall, so geschehen am Mittwochmorgen, und das hat eben viele leere Plätze in diesen Seiten, ja, vor allem die großen wie zum Beispiel BuzzFeed, Times, Forbes, ja, und VentureBeat, die alle haben dann auf einmal keine Werbung mehr auf ihren Seiten gehabt, und das ist natürlich für diese großen Seiten besonders ärgerlich, ja. Wenn hier mal ein paar Stunden von einer kleineren Webseite eben keine Google-Werbung steht, ja, dann kostet es ein paar Cent. Aber bei diesen riesigen Seiten, wo so viele Millionen Benutzer einlaufen, da kann das schon einen Batzen Geld zusammenbringen, was dieser Ausfall diesen Firmen dann gekostet hat. Ja, das weiß auch Google. Und das ist auch bisher ein einmaliger Vorfall gewesen, jedenfalls in dem Ausmaß, denn das Ganze ist weltweit passiert. Also es ist nicht nur beschränkt gewesen auf eine Region, sondern weltweit fiel also dieser Ad-Server aus, und da hat sich natürlich hier Google auch dafür entschuldigt und klar gemacht, dass man da auch aufpasst für die Zukunft. Ja, ich meine, es kann nun halt mal passieren. Und bei anderen Firmen muss man auch ganz ehrlich sagen, bei anderen Firmen ist das nun auch schon mal passiert, nur dass es eben nicht so große Auswirkungen hat, wie wenn das bei so einem Gigant wie bei Google eben passiert, ja. Tja, was soll man sagen? Passiert, ja, zeigt aber eben auch, dass Google nicht unfehlbar ist. Da will ich jetzt keine positive Sache draus drehen, ja, weil ich halte die Idee, etwas zu verurteilen, weil es effektiv ist, für nicht richtig. Ich bin eigentlich jemand, der genau das will. Und ich sehe da nichts Schlimmes oder nichts Gruseliges dran, wenn jemand extrem effektiv ist. Das erwarte ich sogar, dass jemand extrem effektiv ist, ganz einfach. Nur man kann jetzt eben auch nicht sagen, ja, um Himmels Willen, das müssen wir jemand anderes suchen, um die Werbung zu blenden. Nein, das würde ich mal so schnell nicht machen, sofern das nicht noch öfters auftritt. Jetzt dann kann man sagen, ist es immer noch der einer oder einer der Dienste. Ad-Dienste, die eben am besten funktionieren, am robustesten laufen. Ja, ich sag auch schon mal, wer hat sich da noch an, wer kann sich noch erinnern an diesen Facebook-Vorfall, wo auf einmal die Facebook-Einbindung nicht funktioniert hat, und wer, wegen der Art der Facebook-Einbindung, also zum Beispiel auf Webseiten mit einem Like-Button und so weiter, wurden ganze Websites lahmgelegt, weil ja diese Inhalte nicht geladen werden konnten und dann aber auch die restliche Seite nicht angezeigt wurde. Da haben dann auch viele davon gelernt. Mittlerweile dürfte es auch Facebook geändert haben, dass in einem Fall eines Ausfalls von Facebook nicht die ganze Seite blockiert wird. Weil da gab es im Hintergrund bestimmt jede Menge Schadenersatzforderungen. Ja, kann ich mir ganz gut vorstellen. Ja, dennoch ist es natürlich ärgerlich, und da gibt es nichts schön zu reden. Na, da muss Google aufpassen, dass es nicht nochmal passiert in nächster Zeit, denn dann würden doch, denke ich, ein oder andere Werbekunde abspringen. Denn das ist natürlich sehr, sehr wichtig, wie gesagt, besonders für die großen Seiten, die damit jede Menge Geld verdienen. Ich kann darüber nur lachen. Ha. Naja. YouTube startet Musikbezahlabo. Endlich ist es ja offiziell YouTube Music Key. Das ist der neue Abo-Service von Google. Von YouTube, ja, ja, YouTube gehört natürlich Google, wer es noch nicht weiß. Was? Was? YouTube gehört Google. Nein, doch, gehört schon sehr, sehr, sehr, sehr, sehr lange Google. Ja, habt ihr das wirklich nicht gewusst? Ach was. Auf jeden Fall 7,99, ja, soll dann das Music-Key-Abo kosten. Das ist günstiger als Spotify, 9,99, ja. Und Google Play Music All Access, das soll jetzt über den Jordan gehen, ja, das, der neue Music Key heißt eben jetzt dieser Service. Wie das dann aussieht und integriert wird in dieses Google Play Music, ja, diese App, das wird man dann noch sehen. Die App von YouTube auf Android hat auf jeden Fall schon ein Music Tab bekommen. Dieser Music Key Service ist allerdings im Moment nur für die USA und auch noch in einer Beta-Phase. Deswegen müssen sich hier die meisten europäischen Länder noch gedulden. Sechs europäische Länder wurden da mit eingebunden, ja, am Anfang in diese Beta. Aber jetzt, wie gesagt, muss man abwarten, wie das weitergeht. Hier besonders prominent platziert, habe ich das Gefühl, ist Ariana Grande. Das ist sehr schön, ja, gefällt mir gut. Also Music Key ist auf jeden Fall schon mal ein besserer Name als Google Play Music All Access. Ja, fand ich schon immer furchtbar. Findet auch The Verge. Aber es ist momentan mir noch nicht ganz klar, wie sich das dann auswirkt. Was klar ist, ist, dass Google Play Music All Access Abonnenten in den USA bereits kostenlos für diese Beta einen Music Key zur Verfügung gestellt bekommen. Ja. Und ich denke mal, dass früher oder später, wenn das dann aus der Beta raus ist, das Google Play Music All Access dann komplett verschwindet und das dann auftaucht als Music Key, dass man das dann sowohl nutzen kann für das Google Play Music, also für die richtige Music App und dann eben auch für YouTube direkt. Ich denke mal, das ist zu erwarten und es wäre auch vernünftig, obwohl Google gerade hier in letzter Zeit nicht ganz so vernünftig agiert. Später im Uncast werde ich noch davon berichten, was mit der Messenger-App bei Google gerade passiert. Vollkommenes Kopfschütteln in der ganzen Android-Szene. Ja. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass hier bei YouTube da das dann richtig migriert wird, damit man am Schluss zwei Abo Dienste oder zwei Dienste existieren, wo dann am Schluss keiner mehr weiß, was für wann gültig ist. Also da muss schon an den normalen Konsumenten gedacht werden, der schon Schwierigkeiten hat, überhaupt zu erkennen, wenn er jetzt zahlt, was er damit dann machen kann. Richtig, das muss man dann schon mit Werbung erklären. Wenn dann zwei Dienste sind und man muss eines bezahlen und der eine heißt noch anders, ja, das wäre dann also eine Katastrophe. Da hat Google schon in der Vergangenheit des Öfteren mehr Schaden als Nutzen angerichtet. Übrigens, es ist auch schön rausgekommen, mal Time hat es veröffentlicht, ja, das Time Magazine, wie nämlich auch hier die Musikindustrie prinzipiell ihre Künstler ja, ausnimmt, sage ich mal, ja, abzockt. Denn hier sind interessante Sachen herausgekommen. Taylor Swift, ja, hat ja reagiert und hat eben Spotify verboten. Ich habe letzte Woche, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, verboten, dass ihre Songs dort veröffentlicht werden. Ja, Taylor Swift hat weniger als 500.000 Dollar in den letzten 12 Monaten für das Streaming ihrer Songs bekommen. Ja, das hat der CEO von Taylor Swift Records Label, ja, Scott Borchetta gesagt. In der Tat ist aber so, dass Spotify, ja, in den letzten 12 Monaten 2 Millionen Dollar für das Streaming von Taylor Swift Songs gezahlt hat. An den Verlag, an das Label. Und da sieht man nämlich mal Realitäten. Das ist das, was auch schon oft gesagt wurde und warum auch viele Künstler mittlerweile schon lieber unter einer Creative Commons License ihre Musik veröffentlichen. Ja, tatsächlich gab auch schon prominente Beispiele, die ihre Musik dann quasi kostenlos Anführungszeichen, ja, kostenlos abgegeben haben, ja, wobei Creative Commons License heißt nicht unbedingt kostenlos. Ja. Creative Commons License heißt nur frei zur bestimmten reglementierten Weitergabe oder Benutzung. Ja. Also das heißt auch nicht, dass man alles kostenlos abgeben muss. Nein, nein, nein, nicht verwechseln. Ja. Free as in Freedom, nicht Freibier. Aber wie auch immer, Fakt ist, dass die Labels das Geld einbehalten und nur wenig an die Künstler weiterkommen. Und ich kann definitiv sagen, ja, dass hier Taylor Swift mit 500.000 von 2 Millionen extrem gut dabei ist. Extrem gut dabei ist. Also, wenn Taylor Swift nicht so eine Macht hätte im Musikbusiness, was ich übrigens überhaupt gar nicht verstehen kann, aber das steht wieder auf dem anderen Blatt, dann hätte sie auch niemals so viel bekommen von ihrem Label. Ja. Insgesamt hat Spotify dem Label bereits 6 Millionen Dollar an Streaming-Kosten gezahlt für Taylor Swift's Songs. Ja. Und was davon an Taylor Swift gekommen ist, insgesamt gesehen, weiß man nicht. Aber hier würde ich doch mal eher, wenn ich Taylor Swift wäre, um Himmels Willen bitte nicht, aber wenn, dann würde ich doch eher mal bei dem Label nachfragen, was die mit den 1,5 Millionen denn gemacht haben. Und ob das nicht vielleicht eher umgekehrt sein sollte. Sie bekommt 1,5 Millionen, das Label nur 500.000. Ja? Also, hier muss man mal wirklich fragen, wo geht das Geld hin, wenn man den Musiker unterstützen will, in Anführungszeichen. Man unterstützt, man kauft nämlich nicht von den Musikern, man kauft von den Geschäften. Die kaufen von Verlagen, die Verlage von den Labels, ja, also Zwischenhändler, ja, bestenfalls verkauft man es direkt von den Labels, ja, und die hängen da dazwischen und verlangen Geld. So, das ist die Realität. Ja. Und am Schluss kommt eben relativ wenig an bei den eigentlichen Künstlern. Ja. Und viele Künstler können ein Lied davon singen, die ja für die Verhältnisse, also sich nicht beklagen können wegen den Verkaufszahlen von den Platten, ja, von den CDs, aber dennoch hier kaum Geld einnehmen. Und dann wird halt rumgejammert und die Labels kommen dann und sagen, ja, das ist wegen den Musikstreamen und wegen den Raubkopien. Nö, das ist einfach nur, weil die Labels zu gierig sind, ja, und die ihre eigenen Stars abzocken. Und wie gesagt, 500.000 ist unglaublich. Das kriegt nur Taylor Swift zu 25% von den Einnahmen. Ja. Andere kriegen wesentlich weniger. Viele tümpeln so bei 5% rum. Das ist die Realität. Sollten mal gegen die Musiklabels vorgehen und nicht gegen legale Streaming-Services, für die Millionen von Menschen monatlich relativ viel Geld abdrücken. Ja, das muss man auch sehen. Für viele ist es schon eine ganze Menge, 10 Euro hier bei uns, ja, im Monat zu zahlen. Und oftmals ist die Nutzung dann doch nicht so groß, wie man das vielleicht befürchtet bei den Labels. Ja, also bei mir ist das auch so bei dieser 10 Euro im Monat, aber es vergehen manchmal Monate, wo ich vielleicht eine Stunde, zwei Stunden Musik höre. Ja, sicherlich gibt es auch Menschen, die hören Tag und Nacht dann Musik. Ja, aber ja, das war halt früher das Radio. Alles, das vergisst man alles, ja. Auch wenn Taylor Swift sagt, ja, sie möchte was dagegen unternehmen, dass eben die Leute denken, Musik wäre kostenlos verfügbar. Das darf nicht kostenlos sein. Das darf nicht sein, dass die Leute sich dran gewöhnen und dann meinen, ja, es muss alles kostenlos sein, der Musik. Tja, hallo Taylor Swift, kannst du dich noch erinnern an das Radio-Zeitalter? Da haben die Leute die Musik im Radio gehört, kostenlos, ja, und haben sogar legal auf Kassetten aufgenommen und sich dann das Lied immer und immer wieder angehört, ohne auch nur einen Cent zu zahlen, direkt, ja. So, das ist die Realität. Für die Leute war Musik schon immer kostenlos, war schon immer etwas, was im Hintergrund läuft und schon immer kostenlos war. Das mit dem Kaufen von Musik kam eigentlich so richtig erst mit den CDs an, als es darum ging, die Qualität besser zu machen, ja. Meistens war ja die Qualität übers UKW-Radio ähnlich vergleichbar wie damals mit den alten Plattenspielern, ja, wenn man nicht gerade eine neue Diamantnadel hatte und ein tolles Equipment. Und dann kamen die CDs und da wollten alle eben die beste Qualität haben. Und dann haben die Leute angefangen, DVDs zu kaufen. Genauso ist es ja auch mit den Videos, ja. Bevor die DVD rauskam, ja, hat man sich die Videos Rumpelkopien, ganz schlechte Bänder in der Videothek ausgeliehen und war damit zufrieden. Warum? Weil es billig war, ja. Und erst als die DVD rauskam, dann ging es auf einmal um Qualität, ja, Bildqualität, und dann war auf einmal das Band nicht mehr akzeptabel und da haben sich die Leute auch mal eine DVD richtig gekauft, statt in der Videothek auszuleihen. Ja. Also man kann das auf jeden Fall sagen. Ich habe ja schon viel, sag ich mal, in der Musikbranche miterlebt, ja, und Musik ist für die allermeisten Leute immer kostenlos gewesen. Und es wird es auch im Internet sein. Und wenn das die Künstler nicht kapieren, dann wird es auch nur wenige Künstler geben, die sowas machen können wie jetzt Taylor Swift. Ansonsten fühlen sich nämlich die Fans ganz gewaltig verkohlt und kehren dann eher demjenigen noch den Rücken. Ja. Brauche ich nicht bei Taylor Swift. Also, wenn ich mir mal einen Taylor Swift aus Versehen anhöre, dann tue ich Buße. Gut, das Landesverfassungsgericht, um jetzt zu etwas ganz anderem zu kommen, ja, erteilt der Schnüffelattacke von Sachsen-Anhalts Polizei oder zumindest von dem Polizeigesetz eine Abfuhr, und zwar eine gewaltige. Ja, in 4 von 5 Fällen wurde das Polizeigesetz von Sachsen-Anhalt kritisiert und ist damit so nicht mehr durchzusetzen. Muss also grundlegend überarbeitet werden. Beispielsweise, und das ist einer der wichtigsten Punkte meiner Meinung nach, dass zum Beispiel eben der Staatstrojaner zum Abhören von verschlüsselten Telefonaten, ja, nicht legal ist. Ja, diese Quellentelekommunikationsüberwachung wurde damit hier faktisch als illegal erklärt. Ja. Und so einfach geht es nun eben nicht, die Bürger abzuhören, sagt eben das Landesverfassungsgericht, das hier dafür auch zuständig ist, ja, weil es ja eine Landessache ist. Sehr fraglich, dass das nicht eine Bundessache ist, aber okay, kann man halt nichts machen. Die Gesetze sind eben nun mal so, oder die Regelung ist nun mal so. Hier ist dann durchaus Freude angebracht bei den Menschen, die sich dafür einsetzen, ja, dass die Überwachung auf ein absolutes Minimum eingeschränkt wird. Geklagt hatte damals die Opposition eben gegen die CDU und SPD wegen dieser ganzen Sache. Im Februar 2013 wurde das verabschiedet von CDU und SPD und dagegen wurde eben geklagt. Insgesamt 37 Abgeordnete der Opposition, der Linksfraktion, der Grünen hatten da sich eben dagegen ausgesprochen und das Ganze in die Wege geleitet. Ja, das ist auch ein Erfolg für die Bürger, für die Bürgerrechte. Weil es gezeigt hat, dass man auch noch vor Gericht gegen so etwas vorgehen kann. Und das ist wirklich eine positive Sache. Was allerdings auch hier nicht kritisiert wurde, das ist das eine, was eben unstrittig war vom Landesverfassungsgericht, und zwar die Erlaubnis der Polizei, Handynetze bei zum Beispiel drohenden Anschlägen abzuschalten. Ja, das ist legal, das darf die Polizei machen. Selbst das ist allerdings umstritten gewesen. Auch ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch drastische Nachteile hat. Beispielsweise, wenn tatsächlich ein Anschlag droht, kann man in dem Bereich, in dem sich eventuell eine geliebte Person aufhält, kann man diese dann eben nicht mehr erreichen, keine Warnung mehr übergeben, weil diese Handynetze abgeschaltet sind. Ja? Also da übernimmt die Regierung quasi dann auch die Möglichkeit, sich selbst auch etwas zu helfen. Ja? Das ist gar nicht mal so abwegig. Viele Leute konnten zum Beispiel sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, auch beim Anschlag in 2001 in den USA, die eben gewarnt wurden, nachdem das erste Flugzeug eingeschlagen ist. Die Leute, die gewarnt wurden, konnten eventuell rechtzeitig rauskommen. Auch die in dem Nachbarturm, wo dann kurz darauf das zweite Flugzeug eingeschlagen ist, wurde da reagiert von vielen. Und viele kamen eben rechtzeitig raus, weil sie von Verwandten, Bekannten noch rechtzeitig informiert wurden, was da los ist, denn es ist wirklich sehr, sehr schwierig, auch um die Türme herum. Man könnte meinen, ja, das kriegt ja jeder mit, so ist es aber eben nicht gewesen. Und auch Leute, die sich in einem Großraum, also im gesamten New York, aufgehalten haben, konnten rechtzeitig eventuell Richtung nach Hause gehen. Und andere hatten dann stundenlang, manche sogar die ganze Nacht über festgesessen in einem bestimmten Bereich. Ich glaube, es war sogar bei einigen sogar Tage, bis sie wieder an ihren eigentlichen Heimatort gelangen konnten, denn das U-Bahn-Netz war ja komplett, hat ja komplett brachgelegen und die Sicherheitsmaßnahmen haben da auch eben das Übrige dazu getan. Also es ist schon schwierig. Selbsthilfe ist dann nicht mehr möglich. Man ist dann quasi ausgeliefert. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ist es durchaus verständlich, dass eben die Kommunikation in dem Sinn unterbrochen wird. Eigentlich ein probates Mittel, schon von Kriegszeiten her, damit eben hier möglichst wenig Informationen auch nach außen dringen kann. Ob das jetzt positiv oder negativ ist und für wen, das ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Gut, die Schuld der OSS-Entwickler, da muss ich auch noch mal ein Wörtchen sprechen, auch wenn es jetzt schon wieder 37 Minuten sind, podcastmäßig. Ja, die Schuld der OSS-Entwickler, der XMPP-Jabber-Server bei United Internet, also das heißt GMX, DE, Web.de und 1&1, wird abgeschaltet. Genau. Und wieso ist das die Schuld der Open-Source-Software-Entwickler? Was erlaube ich mir hier? Ich habe ja schon mal Kritik bekommen deswegen, ja. Weil ich gesagt habe, ja, die Entwickler machen nicht genug dafür. Das hier ist aber eine weitere Bestätigung, denn sind wir mal realistisch. Warum werden solche Dienste denn von Firmen wie Google und jetzt eben auch United Internet abgeschaltet oder nicht mehr genutzt? Ja? XMPP. Das ist ein super Dienst. Das ist perfekt. Das wäre die ultimative Antwort gewesen auf alle Messenger, ja, wenn sich hier eine Lobby finden wird, die das unterstützt und endlich, Leute, endlich ein Programm macht, das man auch als 0815 Otto Normalbürger auf sein Handy installieren kann und nichts mehr weitermachen muss. Ja, nichts mehr weitermachen muss. Es wäre technisch überhaupt kein Problem und das Ganze auch noch offen zu machen, so dass man eben XMPP von allen Netzwerken nutzen kann. Was die wenigsten Leute nutzen, zum Beispiel Facebook Messenger und WhatsApp, benutzt auch XMPP, aber eben geschlossen, als geschlossenes System. Und Schande, oh Schande, da hätten sich doch die Entwickler mal können das angucken, wie man eine App auf XMPP-Basis macht, ja, und das aber dann eben frei macht. Ja. Letztens hatte ich zum Beispiel bei jemandem Handy frisch installiert, ein Handywechsel, ja, und das ist immer ja eine kritische Sache. Und dann gab es zum Beispiel das Problem bei Jabber XMPP. Ja, dieses Programm Xabbert, das ich auch selbst benutze, ja, hat diese Person auch benutzt. Und jetzt stand der Wechsel an. Tja, und was war? Das Passwort hat diejenige Person vergessen. Das Passwort war nicht mehr bekannt. Ja, man braucht ein Passwort dazu. Ja. Und wenn man das eben einmal eingeben muss, wenn man das Handy einrichtet oder wenn man das Programm eingibt und dann eben sich nichts notiert, was eben passiert ist, dann vergisst man das Kennwort. Eine Restauration des Kennworts gab es natürlich nicht, ist ja klar, ist aus Sicherheitsgründen nicht machbar bei dem System. Und jetzt hat man den Salat. Ja. Also was wurde gemacht? Ein neuer Account wurde angelegt und ja, die Kontakte wurden eben informiert, so und so, und dann musste man eben jetzt alles neu machen. Ja, so ist das. Und dann gab es zum Beispiel bei der Person auch noch den Hike Messenger. Ja, und was hat man da müssen machen? Hike installieren. Richtig, kein Passwort, gar nichts. Einfach nur Hike installieren und fertig. Es war nämlich, ist nämlich so, dass Hike auf die SIM-Karte begrenzt ist, auf die Telefonnummer. Ja. Und das heißt, man musste hier gar nichts machen, gar nichts. Wie eine SMS, legt einfach die SIM-Karte ein, startet das SMS-Programm, fängt an zu schreiben. Und so installiert man das Hike-Programm und fängt an zu schreiben. Alles war da, alles wunderbar, kein Problem. So, das ist das, was die Leute brauchen. Tut mir leid. So ist das. Und da kann man uns 100-mal winken und drehen und wenden, wie man wollen und sagen, ja, aber, ja, aber, ja, aber, ja, aber, es interessiert niemand. Außerhalb vielleicht von ein paar tausend Leuten, die sich darüber eben Gedanken machen. Und dann passiert es eben so, dass für die paar tausend kein Server betrieben wird, kein Dienst gemacht wird. Natürlich gibt es jetzt eben dadurch für die Jabber-Szene erstmal kaum Nachteile. Aber Kunden von Web.de, GMX und 1&1 beispielsweise, die können das eben nicht mehr nutzen, die kriegen das nicht mehr angeboten und damit potenzielle Jabber-Kunden weniger, ja, oder Jabber-Nutzer weniger. Das mag für die meisten eben aus den genannten Gründen sogar egal sein, weil die eben hier sowieso andere Server benutzen. Ja. Es ist das Problem. Die eingeschworene Gemeinschaft, ja, ist eben für Kommunikationsdienste genau das Falsche. Eine eingeschworene Gemeinschaft braucht man nicht für Kommunikationsdienste. Kommunikationsdienste müssen allumfassend sein, für jeden möglich. Und da müssen sich eben die OSS-Entwickler das hier gefallen lassen, diese Kritik. Ja, dass sie eben offenbar kein Interesse daran haben, wirklich benutzerfreundliche Apps, die im mobilen Zeitalter auch angekommen sind, zu machen. Auch hier war hier bei der Stellungnahme von United Internet, dass sie eben die Nutzungsgewohnheiten der Kunden in den Vordergrund rücken. Seit einiger Zeit, so hier United Internet, verschiebt sich jedoch der Fokus der Nutzer mehr und mehr auf die Verwendung mobiler Endgeräte, was den klassischen Messenger eigentlich überflüssig macht. Diese Aussage ist natürlich vollkommener Humbug, die ist falsch, ja, weil gerade da wird der klassische Messenger noch wichtiger. Nur, was vielleicht hier falsch ausgedrückt wurde, ja, mit klassischer Messenger meinen die, wo man ein Passwort braucht, wo man sich anmelden muss, wo man einrichten muss, ja, und der klassische Messenger, das ist der, der auf dem Handy ist und funktioniert. So sieht es aus. Ja, und ich kann auch absolut sagen, ich erlebe es jeden Tag, ja, viele sagen ja Hangouts, Google Hangouts, ja, das benutzen auch nur wenige, ja. Facebook und WhatsApp, das ist das, was genutzt wird. Aber ich kann euch sagen, im Vergleich zu XMPP, Jabber, ja, da war zum Beispiel, als ich jetzt letztens mal wieder hier Hangouts bei mir draufgelassen habe nach dem KitKat-Update, ja, selbst Leute wie der Markus sagen, ah, du bist ja mal wieder auf Hangouts erreichbar, das ist ja super. Oh, und auch andere Bekannte haben gesagt, ah, toll, Hangouts, das ist so einfach, ja, Wahnsinn, dann kann ich endlich mal wieder dir direkt schreiben. Das muss man sich mal vorstellen. Hangouts. Ja. Und Hangouts an sich ist ja auch ein System, wo mit Google verzahnt ist. Aber da ist es eben so, dass die Leute, die ein Android-Gerät haben, eben, ja, dass da quasi Hangouts schon Standard ist. Mit drauf auf dem Handy eben. Und das ist eben ein Problem. Ja, und so Sachen wie WhatsApp oder Hike, ja, die funktionieren eben grundsätzlich und leicht und schnell. Und ja, ich weiß, WhatsApp ist nicht sicher und es kommt auch niemals auf mein Handy. Niemals. So ein Dreck werde ich mir niemals installieren. Ich finde es unmöglich. Ja, und ich kann auch nur den Kopf schütteln, dass jemand überhaupt WhatsApp benutzt. Es geht mir einfach nicht in den Kopf rein, weil es sichere Open-Source-Lösungen gibt. Aber was ich verstehen kann, ist, dass die Open Source Alternativen fast alle das Problem haben, dass sie eben zu kompliziert sind. Es muss funktionieren. Einfach so. Gut, Twitter wird finanziell als Ramsch eingestuft. Das ist vielleicht noch als letzte Nachricht der Woche, was mich doch ein bisschen verwundert hat, denn immerhin heißt es ja, dass Twitter nichts wert sei. Ja, also das ist so eine Ratingagentur, Standard & Poor, S&P auch, ja, das ist vielleicht bekannter das Kürzel, hat Twitter eine Junk-Rating gegeben, was eben für die Anleger bedeutet, dass das Ramschpapiere sind, ja, die wenig Marktstabilität, wenig Marktmacht haben und eben hochspekulativ allenfalls noch sind. Ja. Damit, das ist ein herber Schlag gegen die Finanzen von Twitter, denn Twitter versucht ja händeringend Modelle zu etablieren, wo sie auch Einnahmen generieren können, denn das ist natürlich ganz klar ein Problem, die finanziellen Einnahmen. Dennoch kommt die Warnung ziemlich überraschend meiner Meinung nach, weil an der Relevanz von Twitter als Dienst hat sich vor dieser Meldung zumindest, ja, nichts geändert. Twitter ist nach wie vor ein wichtiger Punkt, keine Seite ohne Twitter Anbindung, ja, keine News-Redaktion ohne Twitter-Account, kein Fernsehsender, der nicht auch eine Twitter-Verbindung hat, ja. Es ist einfach nur mal so, Twitter ist im Medienbereich extrem wichtig, namhafte Journalisten twittern und oftmals ist Twitter die Informationsquelle, die schneller ist als auch die Nachrichten im TV. Und das ist mir dann eben unbegreiflich, warum so eine Rating dann ausgesprochen wird. Das hat natürlich unter Umständen, das hat natürlich auch Auswirkungen jetzt auf das Ansehen von Twitter, ja, aber es könnte leicht eine Spirale entstehen. Dennoch muss ich ganz ehrlich sagen, gut, finanzieller Standpunkt aus sehen, ist Twitter wirklich nicht gerade rosig. Also die Anleger werden hier keine großen Sprünge damit machen. Aber dass man dann eine Plattform, die immer noch extremes Potenzial hat, ja, hier quasi eine Möglichkeit nimmt, ein Geschäftsmodell nochmal zu etablieren, das ist schon sehr, sehr kurios. Und wer die Szene da kennt, der weiß, dass es nach so einer Wertung extrem schwierig wird, ein Modell wieder zu etablieren. Aber Twitter hat schnell reagiert und verspricht, hier neue Ansätze zu suchen und die dann auch umzusetzen. Ja, also mal sehen, wie das wird in Zukunft. Ja. Gut, im Prinzip war das die letzte Meldung, ja, und im Schluss gibt's ja öfters mal so ein Sauspark-Video und diesmal gibt's auch wieder was. Geht auch über Wahrheiten, ja. Die Wahrheiten zum Beispiel über Musicals, ja. Man weiß ja nicht, was vielleicht in Taylor Swifts Songs für Subtexte drin sind, ja, dass die Fans selbst nach diesen Auswüchsen, ja, diesen Anti-Fan-Auswüchsen von Taylor Swift noch weiter die Musik kaufen, ja, vielleicht sind da so Kaufbotschaften versteckt, ja. So wie zum Beispiel bei den Musicals laut South Park versteckte na, da sage ich jetzt nichts dazu, ne? Guckt euch das mal selbst an, ja. Ist in Englisch, der Clip, ich habe den in Deutsch gesucht, ja, die Folge gibt's in Deutsch, keine Ahnung warum, dass da kein Clip in Deutsch drin ist, aber man kann sich ja auch die ganze Folge angucken in Deutsch über sauspack.de. Ja, das war's dann. Dann sind wir am Ende von der Rios Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, Google Plus, Rios Wochensicht, da findet ihr die Anlaufstelle oder Twitter @Rio, @RYO, oder ihr schreibt eine Mail, ryo@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Die ganzen Links und Informationen von der Sendung findet ihr auf wochensicht.thenetcast.com. Da findet ihr auch den GBG-Key, um verschlüsselte Mail zu schicken. Und damit, ach ja, dran denken, ja, Mehrzahl, ne? thenetcasts.com mit S hinten, ne? Ganz wichtig. Damit sind wir am Ende. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Danke, dass ihr zugehört habt. Haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.